Hörst, was hab ich da schon wieder gehört? Alter, hast du das auch gehört? Bock ich nicht. Es hab die Straßen voll für uns, dass es stört, wenn ich eine dreh schon mit einem Volvo komm. Und ich hab gehört, mein Kebab schmeckt euch nicht. Als Rapper, die Rechnung blech mir nicht. Wir geben Millionen aus für Videos, doch der Abkürz für die Regie. Herr Freezy packt das Mikro aus, gegen uns schaut das Mikro aus. Im Vergleich zu euch schon wir mit unseren Alben glücklich aus. Und ich hab gehört, mir steht der Hut so gut. Ich geh nicht Wut im Mord und sag kein Wut nicht tut. Und ich hab gehört, für mein Fleiß, ich krieg einen Preis. Das was ich mach ist ein Scheiß, doch ihr wieder der Beweis, es stört leid. Scheiß auf LG, Miele, Grüße, Locks, Rip for Life. Scheiß auf Leute, die meinen Hip-Hop sei so seicht. Ich hab gehört, wir rappen alle schon so lang. Checken Hip-Hop, alle Sound schon so lang. Ich hab gehört, doch ich will nichts mehr hören. Es ist zum Rehren, ist zum Rehren, es ist womöglich verkehrt. Was man tut, was man sagt, was man denkt, was man hört. Warum wir da ein Rappen? Ja, wer kennt uns erklärt, aber wer sich rechtfertigt, ist rechtfertig. Unsere Texte dort, die sind echt ehrlich. Ich hab gehört, doch ich will nichts mehr hören. Es ist zum Rehren, ist zum Rehren, es ist womöglich verkehrt. Ich muss die Leute irgendwann lyrisch zerreißen. Ich brauch zynische Verse bei der lyrischen Scheiße. Ich berühr auf Beweise die Leute mit Hirn. Und die Hater bocken's nicht, weil wir kassieren. Schnelle kassieren, Welle probieren, einfach beziehen. Manchmal leider verlieren, manchmal Leid auch verlieren. Die man braucht fürs Game, doch wenn wir's bettelt haben, ja dann trauen sie sich nicht. Zuerst haben sie Goschen auf, machen down ins Bett, voller Angst und Schreck. Doch jetzt ist spät, wir sind leid, sind bereit für diese Zeit. Immer wieder check das Mic, kick auf Facebook, auf Like, komm schon zeig, dass du uns supportest und feier den Scheiß. Wir bereuen's einfach nicht, dass wir sind, wo wir sind. Dass wir dann, was wir dann, ganz ohne Plan auf der Bahn. Scheiß auf FPÖ, ich sag Islam statt daheim. Nimm a Flagge und wird ein Gaggern, ja ich mein, was ich dran. Ich hab gehört, doch ich will nichts mehr hören. Es ist zum Rehren, ist zum Rehren, es ist womöglich verkehrt. Was man tut, was man sagt, was man denkt, was man hört. Warum wir da auch rappen, ja wir